This is the motto of the show, Hour of the Truth. Rome never changes. They used to call us heretics and sent the Inquisition to kill us. Today they call us terrorists and send on their crusades. Times and methods may have changed, but the goal still stays the same. Extirpate the remnant of the true Word of God, Bible-believing people who uphold the truths in Jesus Christ's name. Suffering at the hands of Rome, 'cause they believed in Christ alone. They died through Europe, especially Spain, for they saw all but Christ is vain. He suffered by his death for men, to save them from their awful sin. 600 years of martyred saints that history cannot erase. With iron heel and iron hand, the Roman popes rule the land. Those ignorant of history may be swept into apostasy. We won't be lulled by Rome's sweet lie, with 50 million reasons why. Salvation is by faith alone, in Christ alone, by grace alone. A sovereign God give faith to man. Salvation's in the Maker's hand. This gospel offends Rome today. They offer up another way, a counterfeit, a compromise. Beware the ancient papal lie, with such a cloud of witnesses who by grace died in their Lord. Recall their memory to say, by the same faith we live today. according to ecumenical protocol, the Eastern Orthodox would be first in order, as they are, of course, first in priority in the Catholic Church's ecumenical responsibility. The legate and ecumenical officer of the Eastern Diocese of the Armenian Church in America and president of the National Council of Churches. Hallo, moin moin, willkommen zu einem neuen Video von Joggler 66, Stunde der Wahrheit. Der letzte Teil des Buches von Alberto Rivera liegt hier. Ich habe gestern Teil 4, heute Teil 5 gelesen und jetzt setze ich mich heute Abend hier hin und sage von, bevor mir langweilig wird und ich nur irgendwelche Videos produziere, mache ich lieber nochmal eine Lesung, habe ich viel mehr Spaß dran. Und ich freue mich auch, das Buch zu Ende zu bringen, weil ich sitze ja noch mit so vielen anderen Projekten. Also werde ich anfangen, den letzten Absatz auf Seite 53 in dem PDF nochmal zu lesen und dann werden wir das Buch jetzt heute am 4. Dezember 2016 hier zu Ende bringen. Alberto sagt hier, als ich im Vatikanischen Tresor war, las ich Briefe von Konstantins Mutter Helena an ihn. Helena nahm die babylonische Art des Christentums an und betete zu Maria. Helena litt um ihren Sohn und verlangte, dass er sein Herz dem, wie sie es nannte, richtigen Gott übergab. Andererseits hatte sie auch Angst vor ihrem Sohn und hielt sich in Jerusalem versteckt. Sie wusste, dass er nach wie vor nicht römisch-katholisch war und immer noch den Sonnengott Zeus anbetete. Sie wusste auch um den Befehl Konstantins, alle Gläubigen in Christo, die sich in den Bergen versammelten, um zu überleben und das Wort Gottes zu bewahren, zu töten. Ihr Sohn war ein Antichrist und völlig unter dem Einfluss verführerischer Geister. Im Jahr 337 nach Christus legte er seine königlichen Kleider ab und ließ sich öffentlich taufen. Dem hatte er sich immer widersetzt und es hätte auch kein Wassertropfen sein Haupt benetzt, wäre es nicht Satans Befehl gewesen. Daraufhin mussten sich auch seine Senatoren und die ganze Armee taufen lassen. Das war ein Moment des Triumphes. Die römisch-katholische Kirche nahm ihren Anfang und war auch gleich sehr erfolgreich. Alles, was sich ihr in den Weg stellte, wurde vernichtet. Und zu der Taufe sehen wir ja, wenn auch kein Wassertropfen sein Haupt benetzt hätte, wäre es nicht der Befehl Satans gewesen? Es geht hier um eine Besprenkelungstaufe. Es geht nicht um die biblische Taufe des Wiedereintauchens in das Wasser und das Herauskommen aus dem Wasser, das vollständige Untertauchen. Und es geht auch nicht darum, dass man hier äußerlich seine Bekehrung zu Jesus Christus nur bestätigt. Es geht hier um die babylonische Taufe, wie sie unter anderem in Von Babylon nach Rom beschrieben ist. Alles, was sich der Kirche in den Weg stellte, wurde vernichtet, und das ist nicht anders heute. Diese Kirche war und ist eine Mixtur aus Zauberei, Judentum, Heidentum mit einer Prise gefälschtem Christentum, damit alles seinen anständigen, sauberen Anstrich hat. Ein getünchtes Lügengebilde. Wie gesagt, der Satz, den Tom gestern in unserer Bibelstudie gesagt hatte, der war: Katholizismus ist der Judaismus oder das Judentum der Heiden. Und das bringt es hier eigentlich ganz gut auch zum Ausdruck. Weil wir dürfen nicht vergessen, wenn wir hier über Judentum sprechen, oder wenn ich gerade eben das Judentum erwähne, dann geht es mir nicht um Tora-gläubige Juden, die einfach nur betrogen sind darin, dass sie Jesus Christus nicht als ihren Messias anerkennen, aber ansonsten streng nach der Tora, nach dem Alten Testament, oder wie man das auch im Englischen so schön sagt, the Law and the Prophets, das Gesetz und der Propheten, danach leben, sondern da geht es um die Juden, die eben diesen unverfälschten, reinen Gottesglauben vermixt haben mit babylonischen Traditionen und die nach dem Talmud leben und die nach allen anderen Dingen leben, solange es nur gemixt ist mit dem Wort Gottes, die das Heilige mit dem Unheiligen vermischt haben. Die Juden, mit denen Jesus konfrontiert wurde, als er vor 2000 Jahren auf dieser Welt rumlief und ständig den Pharisäern und Sadduzäern und Schriftgelehrten die Leviten lesen musste. Ja, die Leviten lesen. Wisst ihr, wo das herkommt? Von dem Stamm der Leviten. Einer der 12 Stämme Israels. Was hat's gebracht? Nichts. Diese Kirche, sagt Alberto hier, finde ich einen wunderschönen Satz, deswegen muss ich ihn nochmal wiederholen. Diese Kirche, die römisch-katholische Kirche, war und ist eine Mixtur aus Zauberei, Judentum, Heidentum mit einer Prise gefälschtem Christentum, damit alles seinen anständigen, sauberen Anstrich hat. Ein getünchtes Lügengebilde, ein Sandkorn Wahrheit unter einem Mount Everest von Lügen. Aber holt den einen Sandkorn daraus und der ganze Berg stürzt in sich zusammen. Dieser religiöse Mechanismus kontrolliert ganz Europa, kontrolliert sogar die ganze Welt. Je mehr diese Kirche wuchs, desto mehr verbreiteten sich auch Zauberei, schwarze Messen, Transzendenz, also Seelenwanderung, Opfertöterung, das Trinken von Menschenblut und legten sich als Fluch über die Erde. Viele dieser Gräuel geschahen in Frauen- und Männerklöstern. Die Nonnen dieser Klöster waren unter den Dämonen bekannt. In der Zauberei der heutigen Zeit wird Diana hoch verehrt. Und Diana ist niemand anders als Semiramis. Die Hexen mussten dem Vatikan dienen und nur abtrünnige Hexen wurden Opfer der Inquisition, da sie dem Vorhaben des Vatikan nicht weiter nützten. Im Vatikan saßen von jeher Nachahmer Nimrods, die sich in der Rolle Jesus sehr gut gefielen. Das Wort Antichrist bedeutet gegen Christus, falscher Christus, der nicht gegen die göttliche Wahrheit kämpft. Jesus lehrte uns, dass wir unsere Feinde lieben sollen. Die antichristliche Mission beinhaltet Zwangsbekehrung oder bei Verweigerung den Tod der Glaubensfeinde. Ja, convert or die, konvertiere oder stirb. Das ist die Politik, die die römisch-katholische Kirche mit der Inquisition bereits seit Jahrhunderten anwendet. Konvertiere oder stirb. Die antichristliche Mission beinhaltet Zwangsbekehrung oder bei Verweigerung den Tod. Also konvertiere oder stirb. Manche der ersten Christen sammelten sich in den Bergen und glaubten an die völlige Souveränität der Gnade Gottes. Sie sonderten sich vollkommen ab, stellten sich gegen die Kindertaufe und nannten sich Anabaptisten, Wiedertäufer. Oh, die haben schwer gelitten. Sie vollzogen die Glaubenstaufe, die in der Bibel als einzig wahre Taufe erwähnt wird, obwohl sie schon römisch-katholisch getauft waren. Geht nun hin und macht alle Nationen zu Jüngern, indem ihr diese tauft, auf den Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes, wie wir in Matthäus 28, Vers 19 lesen, oder auch in der Apostelgeschichte 22, Vers 16. Und nun, was zögerst du? Steh auf, lass dich taufen und deine Sünden abwaschen, indem du seinen Namen anrufst. In Apostelgeschichte 2, Vers 38 lesen wir, Petrus aber sprach zu ihnen, tut Buße, und jeder von euch lasse sich taufen auf den Namen Jesu Christi zur Vergebung eurer Sünden, und ihr werdet die Gabe des Heiligen Geistes empfangen. Sie wurden bis aufs Blut verfolgt, die Anabaptisten, und ihre Köpfe wurden auf der 30 Meilen langen Straße nach Rom aufgepfählt. Die alte Hure aus der Offenbarung verspricht ihren Kindern, dass sie durch ihre Werke gerettet sind, aber die Anabaptisten nahmen eine biblische Haltung an. Sie argumentierten mit folgender Bibelstelle, Epheser, Kapitel 2, Verse 8 und 9. Denn aus Gnade seid ihr errettet durch Glauben, und das nicht aus euch, Gottes Gabe ist es, nicht aus Werken, damit niemand sich rühme. Weil sie dies verkündeten, mussten sie mit ihrem Leben bezahlen. Lange vor Martin Luther und der Reformation kam Gottes Kraft zu den in den Bergen versteckten Christen. 8- bis 10-jährige Jungen predigten wie der Apostel Paulus. Sie kamen in die Städte und Dörfer. Das Volk nahm das Evangelium an und viele wurden gerettet. Die römisch-katholischen Priester waren fassungslos, als so viele Katholiken das Wort annahmen. Eine Erweckung dieser Größe hat die Welt seit der Auferstehung Christi nie wieder erlebt. Wer mehr darüber lernen möchte, muss sich mal die dreiteilige Dokumentation anschauen, The Israel of the Alps, das handelt von den Waldensern. Und auch James Edgen Wiley hat da ein Buch drüber geschrieben, über die Geschichte der Waldenser in Englisch. Das ist Geschichte, da braucht ihr keine Hollywood-Filme mehr, wenn ihr das gelesen habt. Und Horrorfilme braucht ihr schon gar nicht mehr gucken. Da läuft einem so kalt der Schauer den Rücken runter. Mit so viel Begeisterung wurde das Evangelium niemals wieder verbreitet. Aber die katholische Kirche ließ das nicht auf sich beruhen. All diese Knaben wurden auf Scheiterhaufen verbrannt. Und dies ist alles im Vatikanischen Archiv festgehalten. Jedes Detail ist genau aufgezeichnet, aber so verwahrt, dass es weder in die Geschichtsbücher noch in falsche Hände gelangen kann. Als Resultat dieser mächtigen Erweckung bröckelte die satanische Macht der Finsternis und Babylon begann zu wanken. Satan rief seine Dämonen aus allen Teilen der Erde und aus allen Machtbereichen zu sich auf einen Berg namens Vaticanus. Klassisch lateinisch heißt das Stadt Gottes oder Ort der Prophetie. Und dies wurde eine Wohnung der Dämonen. Um diese geistliche Erweckung zu verhindern, erweckte Satan seinen Favoriten, der Loyola, und mit seiner Hilfe alle zu töten, die der Lehre des Vatikans widerstanden. Jesus befahl: Liebet eure Feinde und segnet die euch fluchen. Auf Betreiben des Vatikans kam die schreckliche Inquisition in Bewegung und 68 Millionen Menschen wurden zur Zeit dieser katholischen Terrorherrschaft gefoltert und zum Teil auf Scheiterhaufen verbrannt. Seitdem wurden die Folter und die Verfolgungssysteme so verändert, dass das Andauern der Inquisition niemandem auffällt. Zur Zeit des Zweiten Weltkrieges wurden 6 Millionen Juden ermordet. Das katholische System hatte dabei auch seine Finger im Spiel. Man sieht, es hat sich seit der frühen Zeit nicht verändert. Lediglich die Art der Verfolgung und Vernichtung hat sich etwas geändert. Zum Beispiel durch politische Ideologie, siehe Kommunismus, schau auch die Juden- und die Christenverfolgung. Um diese Kontrolle zu bekommen, hatte Loyola Kontakt mit Satan aufgenommen. Er bekam einen führenden Dämon, den Engel des Lichts, und konnte mit seiner Hilfe seine bzw. Satans Pläne ausarbeiten. Doch der Loyola wurde auch angegriffen. Den Dominikanern gefielen seine zahlreichen Aktivitäten nicht. Sie waren führend bei der spanischen Inquisition, doch Loyola entkam mit Satans Hilfe einem tödlichen Schicksal. Da hatte ich ja in Herrscher des Bösen drüber gesprochen. Vor der Gründung der Illuminati hatte er allerdings den Jesuitenorden ins Leben gerufen. Dort hatte er die Möglichkeit, an seiner geistlichen Vollkommenheit zu arbeiten. Mit Hilfe von Meditation, Gebet, Visualisierung, also inneres Sehen, und Illumination, Erleuchtung und Trance. Die Visualisierung, das sind eben auch Ergebnisse aus den spirituellen oder den geistlichen Übungen. Alle Jesuiten sind durch diese Praktiken und Satans Kontrolle, wie ich aus eigener Erfahrung bestätigen kann. Und ich war unter derselben Kontrolle, sagt Alberto hier. Der Loyola baute den Orden zu einer Elitegemeinschaft aus, die ihm blind folgte, und bildete sie zu einer Intelligenz der römisch-katholischen Kirche aus. Ja, er bildete sie zu einer Elitegemeinschaft aus, die ihm blind folgte, perende ac cadaver, Kadavergehorsam, der indoktriniert wird durch die spirituellen Übungen. Auch in der heutigen Zeit kontrollieren sie nach wie vor den Papst, aber im Rahmen der Ökumene sorgen sie auch für Mäßigung, um mit angeblicher Toleranz zwischen den anderen religiösen Gemeinschaften nicht aufzufallen und so alles untergraben zu können. Nun zusätzlich werden die Jesuiten noch in altgriechischem Okkultismus und Ökonomie ausgebildet. Der Loyola beschäftigte sich später dann noch mit Philosophie, Metaphysik, Logik, Psychoanalyse, Psychologie, Hypnose, Telepathie, Parapsychologie, Psychiatrie, Psychotherapie und so weiter und so weiter. Das Spektrum an zwischen Anführungsstrichen wissenschaftlichen Spezialgebieten ließe sich wahrscheinlich noch fortführen. In der heutigen Zeit ist das alles zusammengefasst unter dem Begriff Esoterik. Der Punkt, den man hier machen sollte, ist, dass all diese Dinge, mit denen sich Loyola hier beschäftigt hat und auf Basis wessen er die ganze Gesellschaft Jesu aufgebaut hat, alles unbiblisch ist. Wenn man Gott seine Meinung fragt, was er denkt von Philosophie, Metaphysik, menschlicher Logik, Psychoanalyse, Psychologie, Hypnose, Telepathie, Parapsychologie, Psychiatrie, Psychotherapie, was wird Gott sagen? Das ist alles ein Gräuel für ihn. Die meisten dieser Praktiken sind wissenschaftlich und medizinisch anerkannt, also vom Menschen, nicht von Gott, und werden sogar in der Wirtschaft angewandt. Managertraining, Beeinflussung der Arbeitnehmer, Kaufkraftsteigerung der Kunden etc. Ein sehr bekannter Wirtschaftsethiker und Theologe, Dr. Hengsbach übrigens, ist Jesuit. Transzendentale Meditation wurde als Hauptdisziplin in den Klöstern benutzt. Durch ständiges Wiederholen der heiligen Namen und dem der Jungfrau Maria, durch sich ständig wiederholende Gebetslitaneien und Gesänge wurde eine gewisse Trance erreicht. Diese nicht geretteten Menschen zogen auf diese Art religiöse Dämonen an. Ein gutes Beispiel dafür sind in der heutigen Zeit Mantras. In der transzendalen Meditation stellt das Mantra den Namen eines mächtigen indischen Dämons dar. Das endlose Wiederholen dieses Namens verursacht Besessenheit. Dieser Dämon wird ein persönlicher geistiger Führer, den man nur noch schwer los wird. In Tibet ist das Drehen von Gebetsmühlen und das stundenlange Intonieren der Worte Om Mani Padme Hom auch eine Art der transzendalen Meditation. In den Erzählungen Carlos Castanedas, bei den Jugendlichen meiner Zeit sehr beliebt, wird genau beschrieben, wie Carlos durch die Einnahme von Pelote einen solchen geistigen Führer bekam. Solche religiösen Dämonen sind in der indianischen Kultur fest eingebunden und die katholische Kirche integriert diesen heidnischen Glauben in ihren Messen. Die Kenntnis all dieser Geheim- und Geisteswissenschaften gibt den Jesuitenpriestern uneingeschränkte Macht über die Völker der Erde. Die Illuminati sind zwar von Loyola gegründet, aber es war eine geheime Aktion. Sie sind der wichtigste Zweig des Jesuitenordens und er stellte sie unter die Schirmherrschaft des Vatikans. Es gibt keine andere Gruppe von Menschen, die tiefer in den Okkultismus eindringen würden, als es die Jesuiten bereit sind zu tun. Heute arbeiten sie auf der ganzen Welt mit Medizinmännern und Schamanen zusammen. Und sie kontrollieren Hollywood. Hollywood, die Verzauberungsfirma aus den Vereinigten Staaten von Amerika, die uns im Fernsehen und im Kino ständig verzaubert. Am 8. Juli 1980 veröffentlichte Papst Johannes Paul II. Ein Edikt mit folgendem Inhalt. Man könne dem Zauberei- und Ahnenkult des afrikanischen Kulturkreises, welcher mit dem Katholizismus durchzogen ist, nichts vorwerfen. Es ist alles von einem Gott gegeben. Der Papst meint, wenn dieser Kult erst einmal gesäubert ist, er bei der Verbreitung des Evangeliums Jesu Christi eine große Hilfe sei. Das erklärt auch, warum die Priester in Südamerika den Voodoo- und Candomblé-Kult akzeptieren. Im Candomblé ist es unter anderem möglich, lebende Tote, sogenannte Zombies, zu schaffen. Das sind Menschen, die gegen bestimmte Regeln verstoßen haben. Sie werden bei einem besonderen Ritus von einem bestimmten Dämon besessen gemacht, unter Hypnose gebracht und vegetieren dann den Rest ihres Lebens ohne sichtbare Gefühlsregung, mit leerem Blick und steifen Gliedern vor sich hin. Es ist noch keinem Mediziner oder Psychologen gelungen, diesen Bann zu durchbrechen und diese Menschen zu heilen. So mächtig ist dieser Dämon. Die katholischen Priester, die sich christlich nennen, tolerieren dieses seelische Töten. Die Jesuiten unterstützen die Entwicklung der Mischkulte im Geheimen durch Finanzierung. In Gottes Augen ist jeglicher Kult ein Gräuel. Die Bibel nennt die große Hure eine Mutter der Huren und ein Gräuel der Erde. Jede neu geschaffene religiöse Gemeinschaft und Geheimgesellschaft wird sofort von den Jesuiten besucht. Diese neue Körperschaft wird durch diesen freundlichen Besuch insoweit beeinflusst, dass sie bei der Entwicklung und Formung der Gemeinschaftsstrukturen mit Rat und Tat zur Seite stehen. Das soll bewirken, dass diese neue Gruppierung, ohne es zu wissen, dem Vatikan dienen soll. Zu diesen Betroffenen gehören unter anderem die Zeugen Jehovas, die Mormonen, die christliche Wissenschaft etc. Die sind nur einige, wo die Jesuiten ihre Finger im Spiel haben. Die Struktur, also das Hierarchiemodell, ist bei allen in etwa gleich und so könnten sie als eine Form des römischen Katholizismus eingestuft werden. Besonders wichtig finde ich, dass ich eben nochmal kurz eingehe auf die Ernennung, auf die Nennung hier der christlichen Wissenschaft. Ich weiß nicht, wem das etwas sagt, aber ich habe einen Kontakt über Skype schon seit einigen Monaten, der leider schon seit einiger Zeit nicht mehr da ist. Vielleicht kommt er ja nochmal wieder. Roman heißt er. Kommt aus Deutschland. Vielleicht hört er das hier ja und meldet sich nochmal. Der mich über die christliche Wissenschaft damals angesprochen hat. Und da habe ich mir das ein bisschen angeguckt. Und hat mir so verschiedene Dinge gesagt, was eigentlich alles ganz gut klang, aber ich hatte so irgendwie mein Vermuten, dass das alles nicht so ganz richtig sei. Und jetzt lese ich hier in diesem Buch eben, dass zu diesen betroffenen Gruppierungen hier die Zeugen Jehovas, die Mormonen und die christliche Wissenschaft gehören, also eben genau die Kirche, die er da angesprochen hat. Und bitteschön, Roman, lies dann das Buch, die Heiligen Väter selbst, lies es selbst durch und hier findest du eine Bestätigung dessen, was ich dir gesagt habe, dass das nicht biblisch ist. Auch wenn es auf den ersten Blick so scheint. Und die wir gerade hier genannt haben, das sind nur die, wo die Jesuiten ihre Finger im Spiel haben. Das Hierarchiemodell ist in allen etwa gleich und so könnten sie als eine Form des römischen Katholizismus eingestuft werden. Es gibt noch eine wichtige Frage zu beantworten. Und zwar, wenn der Vatikan eine Wohnung der Dämonen ist, wie soll dann ein Katholik das ewige Leben erlangen? Da gibt's keine Möglichkeit, wirklich, außer derjenige verlässt die katholische Institution und wird wiedergeboren. Denn, wie wir jetzt wissen, dieses okkulte System war noch nie eine christliche Gemeinschaft. Alles in ihr ist reine Imitation. Ihr Gott, ihr Jesus, ihr Heiliger Geist sind nicht das, was in der Bibel steht. Das zu erklären ist mir wichtig. Als Jesus sagte, lasset die Kindlein zu mir kommen und wehret ihre nicht, denn ihre ist das Reich Gottes, zeigt er seine Liebe zu Kindern. Die römisch-katholischen Priester allerdings erklären den Eltern, dass die Taufe absolut notwendig ist für die Errettung ihrer Kinder. Wenn ihr Kind ungetauft sterben würde, wird es nicht in die Herrlichkeit Gottes aufgenommen. Den Eltern sind selbstverständlich die geschichtlichen Fakten der Opferung kleiner Kinder für Baal, die man mit Öl und Salz salbte, unbekannt. Sie weihen damit ihre unschuldigen Kinder aus Unkenntnis den babylonischen Dämonen, da das Salben mit Öl und Salz bei der Taufzeremonie die Regel ist. Der Priester besteht auf die Taufe mit der Begründung, er müsse die dämonischen Mächte aus dem Kind austreiben, um es zu schützen. Taufe ist auch immer Exorzismus. Lest von Babylon nach Rom, da kommt das drin vor. Der Priester macht ein magisches Zeichen, das Kreuzzeichen mit diesem Öl auf die Stirn des Kindes. Gibt ihm Salz in den Mund und tropft ihm Wasser auf den Kopf. Danach ist es getauft. Das kleine Kind ist durch diese Handlung ein Mitglied der babylonischen Religion des Vatikans. Die Eltern nehmen an, ihr Kind ist von der Ursünde gereinigt und nun ein Kind Gottes. Ein kleines Kind ist wiedergeboren? Ursünde? Es gibt keine Ursünde. Die Bibel sagt, dass wir alle gleich geboren sind in Übertretungen und Fehlern und zu kurz kommen an der Herrlichkeit Gottes. Aber es gibt keine Ursünde. Nun zu dem Thema Salbung will der Übersetzer hier noch eine eigene Erfahrung einbringen. Nachdem ich die gläubigen Taufe in einer Baptistengemeinde vollzogen hatte, fuhr ich mit einer Freundin an den Bodensee, um dort Leute einer katholischen Lebensgemeinschaft in einem Kloster nahe Bottmann zu besuchen. Vor dem Abendessen in diesem Kloster gab es noch eine 8-Stunden-Gebet in der Krypta. Der Priester sagte mir, dass es mir nicht sehr gut ginge, dass irgendetwas Macht über mich hätte und er wolle mich salben, um mich davon zu befreien. Da ich damals auch der Meinung war, auch Katholiken seien Christen, ließ ich es natürlich geschehen, dass dieser Bruder Elias auf meiner Stirn das Kreuzzeichen mit Chrisam, also geweihtes Öl, machte. Irgendwie war mir auf der Rückfahrt nicht ganz wohl, und zeitweise hatte ich das Gefühl, gar nicht im Auto zu sitzen. Ich betone nochmals, dass mir erst durch die Arbeit an diesem Buch klar wurde, was mit dieser Kirche eigentlich wirklich los ist. Da ich vor meiner gläubigen Taufe mit vielerlei okkulten Praktiken beschäftigt war, musste ich mich in der Gemeinde freisprechen lassen. Die Dämonen hatten das Haus verlassen, aber durch diese Salbung waren sie wieder da. Wenn der unreine Geist von dem Menschen ausgefahren ist, so durchwandert er dürre Orte und sucht Ruhe. Und da er sie nicht findet, spricht er: Ich will in mein Haus zurückkehren, von wo ich ausgegangen bin. Und wenn er kommt, findet er es gekehrt und geschmückt. Dann geht er hin und nimmt 7 andere Geister mit, schlimmer als er selbst, und sie gehen hinein und wohnen dort. Das Ende jenes Menschen wird ärger als der Anfang. Und wir können das auch nachlesen in Lukas Kapitel 11, Verse 4 bis 26. Genau das, was in diesem Bibelvers steht, ist mir dann passiert. Ich litt unter Angstzuständen, so dass ich nachts mit Licht schlafen musste, war so schrecklich depressiv wie noch nie in meinem Leben, traf auf Freunde von früher und fing wieder an, Drogen zu nehmen. Ich war auch nicht mehr aufnahmefähig für Gottes Wort, konnte es einfach nicht mehr behalten, wollte es nicht mehr lesen, vor allem nicht abends, und fing an, meine Glaubensgeschwister zu hassen. Die Ältesten und der Pastor der Gemeinde mussten mich nochmals freisprechen. Als ich von dieser Handlung nach Hause kam, saß eine drogenabhängige Freundin in meinem Zimmer. Da wurde mir bewusst, wie sehr man sich an Jesus binden muss, da Satan nicht locker lässt. Ende der Bemerkung des Übersetzers. Die Bibel sagt mehr als deutlich, dass man nur getauft werden kann, wenn man an Christus glaubt und man Buße getan hat. Und das ist nicht die Beichte. Durch diese Taufe bekräftigt oder bestätigt man seinen Glauben, seinen Willen, nach Gottes Wort zu leben und zu handeln, seine Identifikation mit dem Herrn Jesus in seinem Tod und der Auferstehung. Das kann ein Kind, das beträufelt wird, ja wohl nicht tun. Deswegen ist Kindestaufe unbiblisch. Apostelgeschichte 8, Vers 36 bis 38 sagt hierzu: Als sie aber auf dem Weg fortzogen, kamen sie an ein Wasser. Und der Kämmerer spricht: Siehe, da ist Wasser! Was hindert mich, getauft zu werden? Und er befahl, den Wagen anzuhalten, und sie stiegen beide in das Wasser hinab, sowohl Philippus als der Kämmerer, und er taufte ihn. Und ich hatte ja bereits in einer früheren Lesung erklärt, das, was hier als Kämmerer übersetzt wird, im Englischen in der King James ein Eunuche ist und die Wichtigkeit des Punktes, dass er ein Eunuche ist. Im Buch der Römer, 6. Kapitel, Verse 3 bis 10, lesen wir: Oder wisst ihr nicht, dass wir, so viele auf Christus Jesus getauft wurden, auf seinen Tod getauft worden sind? So sind wir nun mit ihm begraben worden, durch die Taufe in den Tod, damit wie Christus aus den Toten auferweckt worden ist, durch die Herrlichkeit des Vaters, so auch wir in Neuheit des Lebens wandeln. Denn wenn wir verwachsen sind mit der Gleichheit seines Todes, so werden wir es auch mit der Auferstehung sein, da wir dies erkennen, dass unser alter Mensch mitgekreuzigt worden ist, damit der Leib der Sünde abgetan sei, dass wir der Sünde nicht mehr dienen. Denn wer gestorben ist, ist freigesprochen von der Sünde. Wenn wir aber mit Christus gestorben sind, so glauben wir, dass wir auch mit ihm leben werden, da wir wissen, dass Christus aus den Toten auferweckt, nicht mehr stirbt. Der Tod herrscht nicht mehr über ihn. Denn was er gestorben ist, ist er ein für allemal der Sünde gestorben. Was er aber lebt, lebt er Gott. Die Kindertaufe gibt's also nicht in der Bibel. Es war demnach eine satanische Erfindung, um die Eltern davon zu überzeugen, sie seien auf dem Weg in den Himmel, wenn sie dem folgen, was die Priester sagen. Man muss es sich vorstellen, ein teuflisches Brandmal auf der Seele kleiner Kinder. Es bekommt ein magisches Zeichen, wird Katholik. Und es gibt keine Hoffnung für diesen Menschen, außer er erhält Kenntnisse über dieses heimtückische System und wendet sich von ihm ab. Für Jesus ist jeder Mensch kostbar und warnt darum auch die Katholiken. Geht aus ihr hinaus, mein Volk, damit ihr nicht an den Sünden teilhabt und damit ihr nicht von ihren Plagen empfangt, denn ihre Sünden sind aufgehäuft bis zum Himmel und Gott hat ihrer Ungerechtigkeit gedacht. Etwa 800 Millionen Mitglieder werden von diesem teuflischen System in Gebundenheit gehalten. Das Sakrament der Eucharistie ist, wie wir jetzt wissen, eine Nachahmung des Abendmahls des Herrn. Die Frage ist eben nur, welcher Jesus damit gemeint ist. Schließlich steht in Matthäus 24, Vers 24 geschrieben, denn es werden falsche Christi und falsche Propheten aufstehen und werden große Zeichen und Wunder tun, um so, wenn möglich, auch die Auserwählten zu verführen. Dieser andere Jesus in Form einer Hostie mit den Initialen IHS der ägyptischen Trinität wurde so verändert, dass man mit Hilfe des griechischen Alphabetes die ersten drei Buchstaben von Jesus' heiligen Namen darüber gelügt werden konnte. Dieses Symbol erwählten sich die Jesuiten und machten daraus ihr Wappen. Nimmt ein Katholik nicht an der Eucharistie teil, so wird er angeblich auf ewig verflucht sein. Nimmt er jedoch teil, so ist er den falschen Christus in Sonnenform und huldigt Baal, ohne davon Kenntnis zu haben. Auf diese Weise wirft der Vatikan ein okkultes Netz über seine Mitglieder aus. Aus Angst gehorchen sie dem Befehl Jesu, gehet aus von ihr nicht und folgen stattdessen einer Kirche, die so vermessen ist zu behaupten, Zitat, es gibt keine Rettung außerhalb der römisch-katholischen Kirche. Ende Zitat. Papst Boniface der VIII. 1302. Römisch-katholische Bulle Unam Sanctam. Kann jeder nachlesen. Über eines der beiden wichtigsten okkulten Symbole, der Hostie, habe ich schon aufgeklärt. Das zweite Symbol ist das Kruzifix und man sollte es unbedingt näher betrachten, da auch Nicht-Katholiken ein solches oft tragen oder in ihrer Wohnung hängen haben. Hatte ich ja schon in einer vorherigen Lesung, glaube, das war in Teil 5 erwähnt. Wie wir schon gesehen haben, ist das Kreuz eine Erfindung Semiramis zum Gedenken ihres Sohnes. Ja, kam her aus dem Namen Tammuz Tee, stellte eigentlich das Tee von Tammuz dar. Daraus wurde später die bildliche Darstellung des gekreuzigten Jesus. Das Kruzifix wird von den Katholiken angebetet, ja sogar vergöttert, aber es ist der Mittelpunkt des Okkulten. Hinter ihm stehen starke dämonische Mächte und von diesen kommt die Kraft, die dieses Kreuz umgibt. Gott warnt uns ausdrücklich vor solchen Symbolen, denn sie sind ihm ein Greuel. Er sagt, und du sollst keinen Greuel in dein Haus bringen, damit du nicht gleich ihm den Bann verfällst. 5. Buch Mose, Kapitel 7, Vers 26. Als ich damals bei Carmen Montes war, um zu exorzieren, drehten sich die toten Seelen in der Luft. So schien es, aber in Wirklichkeit war ich es, der das tat. Es waren auch keine toten Seelen, es waren Dämonen. Diese Macht hatte ich durch das Kruzifix. Jesus sagt in Matthäus 12, Vers 45, dass wenn ein Dämon aus einer ungeretteten Person austritt, er wiederkommt. Allerdings mit 7 anderen Geistern, um die Seele vollständig zu kontrollieren. Das Resultat solch eines Exorzismus ist also, dass ein Katholik nach dieser Aufbereitung völlig besessen ist. Ein solcher Dämon ist zum Beispiel der mit dem Namen Mutter Gottes. Er hat die Macht, die Menschen im katholischen System zu halten. Jedes Kruzifix, ob in einer Wohnung, einem Kloster oder um den Hals getragen, beeinflusst den Menschen und er steht unter der Macht der Schutzdämonen. Dadurch werden Tür und Tor für die okkulten Mächte geöffnet. Da muss ich doch mal eben etwas dazu fügen für Leute, die sich jetzt abwenden und sagen, was erzählt er da für einen Quatsch? Ja? Die Bibel ist hier ganz deutlich. In Epheser 6 lesen wir, im Übrigen, meine Brüder, erstarket im Herrn und in der Macht seiner Stärke. Ziehet die ganze Waffenrüstung Gottes an, damit ihr den Kunstgriffen des Teufels gegenüber standzuhalten vermöget. Denn unser Kampf richtet sich nicht wider Fleisch und Blut, sondern wider die Herrschaften, wider die Gewalten, wider die Weltbeherrscher dieser Finsternis, wider die geistlichen Mächte der Bosheit in den himmlischen Regionen. Deshalb ergreifet die ganze Waffenrüstung Gottes, damit ihr am bösen Tage zu widerstehen vermöget und, nachdem ihr alles wohl ausgerichtet habt, das Feld behalten könnt. Es sind geistige Kräfte, gegen die wir ankämpfen. Es sind Dämonen. Es sind Kräfte, die nicht von dieser Welt sind. Das ist nun einmal so. Es ist also unbedingt erforderlich, jede Art von Kreuz zu entfernen. Und man denke bitte auch an die Rosenkränze. Und es dann zu vernichten. Das ist jetzt Alberto, der hier spricht, ne? Als ich 14 Jahre alt war, fuhr unsere Gruppe aus der Jesuitenschule nach Las Palmas, um dort ein Kloster des Salesianerordens zu besuchen. Dieser Orden wurde 1841 von Don Bosco zur Erziehung und Unterrichtung junger Menschen gegründet. Und hier in Belgien finden wir auch verschiedene Don Bosco-Schulen. Aber Belgien ist ja sowas von katholisch, das gibt's ja schon fast nicht mehr. Sie sind spezialisiert auf die Arbeit mit Waisenkindern und wir waren dort, um ihre Fortschritte auf diesem Gebiet zu beobachten. Mein Freund und ich sprangen auf dem Klostergelände umher und spielten. Wir waren 14, ne? Plötzlich verlor mein Freund den Halt und fiel in eine 9 Meter lange Grube. Sie war circa 1,5 Meter tief und er verletzte sich beim Sturz. Ich sprang ihm nach, um ihm heraufzuhelfen, und fasste in der Grube nach einem langen Stück Holz. Ich wollte mich beim Heraussteigen daran hochziehen, es war jedoch nicht fest in der Erde verankert, und als ich zog, war dieses Holz an einem Stück Stoff festgehakt. Ich zog noch fester und dachte, dass es sich wohl um einen Stoffballen handeln würde. Der Ballen rollte sich auf, und mein Blut gefror in meinen Adern. Ich erstarrte zu Eis vor Grauen bei dem Anblick, den sich mir bot. Vor mir lagen 7 nackte Körper kleiner Kinder. Jedes von ihnen hatte 3 Kreuze um den Hals. Auf jeder Handfläche, auf beiden Füßen und der Brust eines jeden Kindes waren Kreuze tief in die Haut eingeschnitten. Es war dieses Pax Christi-Kreuz. Ich war so verstört, dass ich nicht mehr sprechen konnte. Ich stand total unter Schock. Ich konnte mir nicht erklären, wie so etwas passieren konnte. Ein Junge, der uns beobachtet hatte, rief seine Schwester herbei. Diese erzählte alles dem Beichtvater der Salesianer-Schule. Kurze Zeit später wurde auch ihr Körper gefunden. Ohren und Zunge waren entfernt worden. Auch ihr war das Pax Christi-Kreuz eingeschnitten worden und man hatte sie getötet. Zur selben Zeit verschwand auch mein Freund und wurde nie wieder gesehen. Als ich hörte, was dem Mädchen geschehen war, standen mir die Haare zu Berge. Ich war krank vor Angst, denn ich dachte, ich würde der Nächste sein. Diese Kinder wurden Maria geopfert, und zwar auf die gleiche Weise, wie man früher Semiramis Opfer brachte. Semiramis ist Maria oder Maria ist Semiramis. Seit damals hat sich nichts geändert. Und die Bedeutung des Pax Christi-Kreuzes, also Christi-Frieden, wurde von den Jesuiten verdreht und von da an zu einem satanischen Verehrungssymbol der Maria. Um das zu verstehen, muss man wissen, dass die katholische Lehre sagt, Maria hätte genauso viel gelitten wie Jesus am Kreuz. Aber auch deine eigene Seele wird ein Schwert durchdringen, wie wir in Lukas 2, Vers 35 lesen können. Auf diese Bibelstelle stützt sich die Lehre und wie man sieht, ist sie total aus dem Zusammenhang gerissen. Jeder Katholik muss für Maria leiden, um sich den Frieden Christi zu verdienen. Aus diesem Grund müssen sie etwas opfern und können damit Marias Mitgefühl erlangen. Wenn eine Nonne bei der Geburt eines Priesterkindes ausblutet, so wird ihr keine Hilfe zuteil. Es ist nämlich ihre Chance, für Maria zu leiden oder sogar für sie zu sterben. Ihr Kind wird vor der Opferung immer getauft. Sehr oft werden sie auch gequält. Die Jesuiten lehren, dass es ohne diese Opfer keinen Frieden gibt in der Ewigkeit. Sie behaupten, Maria erlöst den Leidenden und bringt ihn durch das Leid zu Jesus. Sie macht Frieden zwischen Jesus und den Menschen. Dies ist der Grundsatz für die Kreuze auf den Toten. Diese Lehre ist nirgends in der Bibel zu finden und ist zutiefst okkult. An diesen Machenschaften kann man erkennen, wer wirklich hinter dem Namen Maria steht. In den letzten Tagen vor der Wiederkunft Christo wird Satan Wunder benutzen, um die Welt zu verführen, wie wir in Matthäus 24 lesen können. Als ich noch Jesuitenpriester war, besuchte ich den Wallfahrtsort Lourdes in Frankreich. Ich sah dort spektakuläre Wunder. Eines davon war folgendes. Ein Mann, welchem vom Knie an ab das Bein fehlte, stellte sich ins Wasser. Ich sah mit meinen eigenen Augen, wie sein Bein zu wachsen anfing. An seinem Knie sah ich so etwas wie eine Fleischkugel, die sich nach unten bewegte. Das ging so lang, bis sich der Fuß mitsamt den Zehen geformt hatte. Der Mann stand anschließend auf und konnte wieder normal gehen. Für diese wundersame Heilung bezeugte er der Jungfrau Maria alle Ehre. Eine Menge Menschen fallen auf solche Dinge herein, weil sie nicht wissen, dass Satan und seine Dämonen auch Wunder vollbringen können. Deshalb halten sie es für Gottes Werk. 2. Thessaloniker, 2. Kapitel, Verse 7 bis 12. Denn schon ist das Geheimnis der Gesetzlosigkeit wirksam, nur offenbart es sich nicht, bis der, welcher jetzt zurückhält, aus dem Wege ist. Und dann wird der Gesetzlose geoffenbart werden, den der Herr Jesus beseitigen wird, durch den Hauch seines Mundes und vernichten durch die Erscheinung seiner Ankunft. Ihn, dessen Ankunft gemäß der Wirksamkeit des Satans erfolgt, mit jeder Machttat und mit Zeichen und Wundern der Lüge und mit jedem Betrug der Ungerechtigkeit für die, welche verloren gehen, dafür, dass sie die Liebe der Wahrheit zu ihrer Errettung nicht angenommen haben. Und deshalb sendet ihnen Gott eine wirksame Kraft des Irrwahns, dass sie der Lüge glauben, damit alle gerichtet werden, die der Wahrheit nicht geglaubt, sondern Wohlgefallen gefunden haben an der Ungerechtigkeit. Durch die ökumenisch-charismatische Bewegung werden leider auch die bibeltreuen Christen in die Machenschaften des Vatikans einbezogen. Deswegen müsst ihr meine Lesung »Alle Wege führen nach Rom« über die ökumenische Bewegung verfolgen. Durch an modern-liberalen Predigerseminare ausgebildete Pastoren, die Heilungsversammlungen abhalten und sich damit einen Namen machen, geraten die Gläubigen in eine solche Begeisterung, dass es manchmal sogar tranceähnliche Formen annimmt. Das ist die charismatische Bewegung. Sobald das Kruzifix hochgehalten wird, geschehen die merkwürdigsten Heilungen. Selbstverständlich immer mit dem Götzenbild der Maria im Hintergrund. Über diese Macht in der ökumenischen Bewegung ist der Vatikan sehr befriedigt. Unsere christlichen Führer haben uns durch diese Beeinflussung verraten und verkauft, anstatt für den Glauben und die Wahrheit zu kämpfen. Sie sind zu Pharisäern geworden. Für den ein für allemal den heiligen überlieferten Glauben zu kämpfen, denn gewisse Menschen haben sich heimlich eingeschlichen, die längst zu diesem Gericht vorher aufgezeichnet sind, Gottlose, welche die Gnade unseres Gottes in Ausschweifung verkehren und den alleinigen Gebieter und unseren Herrn Jesus Christus verleugnen. Judas, Kapitel 3, Vers 3 und 4. Außerdem wird immer mehr politisiert. Und durch die Kompromissbereitschaft mit dem neuen Denken wird nur noch von der Liebe gepredigt. Das ist ein so wichtiger Satz darüber, also Satz über diesen Satz alleine könnte man ein ganzes Buch schreiben. Kompromissbereitschaft, da wisst ihr ja, was ich von Kompromissen halte. Und dieses neue Denken, politisch korrekt, und es wird immer nur noch das Liebesevangelium gepredigt, das habe ich ja schon oft genug angeprangert. Und deswegen gibt es ja keine warnenden Stimmen mehr. Wartet mal bis auf Kapitel 16 in Alle Wege führen nach Rom. Diese Tatsachen führen eine Vereinigung mit dem Vatikan herbei, der sich sehr gemäßigt gibt durch den Vatikan mit Satan. Statt zu predigen, darum geht aus ihrer Mitte hinaus und sondert euch ab, spricht der Herr, wie wir in 2. Korinther Vers 6, Kapitel 6, Vers 17 lesen können, unterschlagen sie die Wahrheit. Doch solche Hirten werden nicht mehr lange auf ihrem Platz sitzen. Sie werden Diener des Vatikans. Ein durchschnittlicher Katholik weiß nichts von der blutigen Inquisition. Er weiß nichts von den Plänen ihrer Führer, gegen bibeltreue Christen vorzugehen. Uns sollte es unbedingt wichtig sein, die 800 Millionen kostbaren Menschen in der katholischen Kirche für Jesus und sein Evangelium zu gewinnen. Das erfordert aber unseren ganzen Einsatz. Sie gehen sonst auf ewig verloren und ihr Blut klebt an unseren Händen, wenn wir vor dem Richterstuhl Christi stehen. Satan mit seiner Hinterlist sucht so viele wie möglich zu überzeugen, dass die römisch-katholische Institution eine christliche sei. Aber wir haben erkannt, dass ihr Jesus, Tammuz, und ihre Maria, Semiramis ist. Der Papst ist ein Antichrist. Ihre Hostie wurde von den Ägyptern in die heutige Zeit übertragen und das Kruzifix ist das Herz des Okkultismus. Die Bibel sagt uns, dass dieses System eine Wohnung der Dämonen ist. Jesus hasst und verflucht diese durch und durch böse Religion und ermahnt die Katholiken, aus ihr herauszugehen. Nur wenn sie den Worten des Herrn Jesus Folge leisten und ihn als ihren Heiland annehmen, können sie von dieser Macht frei werden und einem Ende im Feuersee entgehen. Dies gilt auch für bibeltreue, wiedergeborene Christen, die sich der Ökumene haben, von der Ökumene haben einbinden lassen. Sie sollten die folgenden Verse unbedingt und sehr genau studieren. 2. Korinther, Kapitel 6, Verse 14 bis 16. Geht nicht unter fremdartigem Joch mit Ungläubigen, denn welche Verbindung haben Gerechtigkeit und Gesetzlosigkeit? Oder welche Gemeinschaft hat Licht mit Finsternis? Und welche Übereinstimmung Christus mit Belial? Oder welches Teil ein Gläubiger mit einem Ungläubigen? Und welcher Zusammenhang der Tempel Gottes mit Götzenbildern? Denn wir sind der Tempel des lebendigen Gottes. Gott warnt im 2. Korinther, Kapitel 6, Vers 17, in so einer Kirche zu verharren. Seine Macht ist stärker als die des Bösen. Unterwerfet euch nun Gott, widersteht nun dem Teufel, und er wird von euch fliehen. Jakobus, Kapitel 4, Vers 7. Wenn wir Gottes Wort Folge leisten, hat Satan keine Chance. Wenn wir Gottes Wort Folge leisten, hat Satan keine Chance. Geben wir Gott die Ehre und überlassen wir ihm das Ruder unseres Lebens, kann uns keine Macht der Welt aus Gottes Händen reißen. Und ich gebe ihnen ewiges Leben, und sie gehen nicht verloren in Ewigkeit, und niemand wird sie aus meiner Hand rauben. Johannes 10, Vers 28. Wer wird nun deine Seele bekommen? Christus oder der Teufel? Wählst du Christus oder wählst du Antichrist? Schau nochmal meine Lesung, Luther 2017. Christus oder Antichrist, was wählst du? Wer wird nun deine Seele bekommen? Wenn wir Gottes Wort Folge leisten, hat Satan keine Chance. Wir mögen noch im Fleisch gefangen sein, wenn wir uns davon bewusst sind und zu unserem Erlöser um Hilfe beten und wir begreifen, dass nicht unser Wille geschehe, sondern sein Wille geschehe, und wir folgen Gottes Wort, dann hat Satan keine Chance. Er kann uns nur das Fleischliche, aber nicht das spirituelle Leben nehmen. Fürchte denjenigen, der und fürchtet euch nicht vor denen, die den Leib töten, die Seele aber nicht zu töten vermögen. Fürchtet vielmehr den, welcher Seele und Leib verderben kann in der Hölle. Und mit diesen Worten möchte ich die Lesung des Buches von Alberto Rivera, Die Heiligen Väter, hier beenden. Es waren interessante Teile und ich hoffe, es hat euch gefallen. Und ich möchte gerne nochmal referieren zu meinen vorherigen Lesungen von Babylon nach Rom, Luther 2017 und auch meine kommenden Lesungen, wie jetzt im Augenblick Alle Wege führen nach Rom. Das muss man gesamt betrachten. Und die Geschichte von Alberto Rivera sollte uns ein wenig ans Herz gegangen sein. Und sicherlich der Satz, wenn wir Gottes Wort Folge leisten, hat Satan keine Chance. Wir von uns aus können nichts, aber wir können alles in Christus Jesus. Jörg von Jogler 66, Stunde der Wahrheit, wünscht euch weiterhin noch alles Gute, dass Gott euch möge behüten, beschützen und segnen auf all euren Wegen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.